Tick-tock, ich rotiere wie ein Zeiger, der Sekunden zählt, nonstop. Tick-tock, wie ein Roboter, der sich nur durch die Arbeit quält, nonstop. In meinem Horoskop las ich ne Horrorshow. Mit meinem Handy sprach ich schon ins Leere. Tick-tack, dass man seine Träume leben kann, wird für mich wohl nichts werden. Doch dann kamst du, du, out of the versüßt, nonstop. Taktik, und du nachts mit mir von sonst wo in die Zukunft fliegst, nonstop. Mein Leben wär im Flow, oh baby please don't go. Will mit dir alle Wünsche teilen. Wahnsinn, dass man Träume leben kann, hab ich bis eben noch bezweifelt. Doch dann kamst du, du. Dir lebe ich meine Träume aus. Mit dir fühle ich, was ich wirklich brauch. Und das bist du.